Lailo. Lailo, was bringt Feminismuskritik noch? Es wurde doch schon alles zu dem Thema gesagt. Es ist vorbei. Du drehst dich immer und immer und immer und immer wieder im Kreis. Vielleicht hat Fraser da ein wenig recht und ich drehe mich im Kreis. Fail. Aber tatsächlich kam dieser Themenbereich für meinen Geschmack in letzter Zeit etwas zu kurz auf diesen Kanal und deshalb will ich das Jahr damit abschließen. Nächstes Jahr wird es wieder bunt, versprochen. Doch letztens ist mir beim Scrollen auf Twitter ein Tweet ins Auge gesprungen und ich musste dem Impuls nachgeben, ein Video zu machen. Die Verfasserin des Tweets ist Miriam Holstein, Politikjournalistin und Tatortkritikerin aus Leidenschaft. Und sie schreibt: Ich find's immer total super, wenn Männer darüber diskutieren, ob Frauenquoten sinnvoll sind. Damit bezieht sie sich auf einen Beitrag, in dem darüber geredet wird, ob eine Frauenquote beim Reporterpreis sinnvoll wäre. Das Pimmelparade dürfte in einigen Kreisen übrigens, vielleicht sogar zu Recht, als sexistisch aufschlagen. Egal. Haken wir das mal als reißerischen Titel ab. Der merkwürdig ironische Ton von Miriam ist hier dann doch sogar noch ein Stück unangebrachter. Und eigentlich haben ihre Kommentatoren ein paar gute Punkte, gegen die Miriam aber relativ immun zu sein scheint. Den Podcast gehört? Was gibt es denn konkret gegen das zu sagen, was die beiden von sich geben? Und was ist das überhaupt für ein Argument? Darf man auch nicht mehr über Politiker reden, weil man keiner ist? Dann viel Spaß demnächst in der Redaktion. Sorry, aber über eine Frauenquote reden, ohne eine einzige Frau? Super Job. Journalisten reden ständig über Dinge, zu denen kein Betroffener anwesend ist. Es geht um diskriminierende Strukturen, aber ich freue mich schon auf Männer diskutieren über Sinn des Frauenwahlrechts. Genau auf diese diskriminierenden Strukturen weisen die beiden in ihrem Podcast hin. Du hast den Kern des Problems nicht verstanden. Ist wie eine Podiumsdiskussion, wo Männer diskutieren, ob Frauen zu wenig gehört werden. Mann, Miri, einer deiner Arbeitgeber, die Bild am Sonntag, hat aus journalistischer Sicht schon einen recht schlechten Ruf und du trägst hier nicht gerade dazu bei, diesen aufzupolieren. Es ist eine recht merkwürdige Einstellung, das Geschlecht als Disqualifikationsgrund zu nehmen, um über ein Thema reden zu dürfen. Als müsste man stets direkt von etwas betroffen sein, um dazu auch seine Meinung kundtun zu können. Ich meine, Miriam Holstein, du hast doch sicher auch eine Meinung zur gleichgeschlechtlichen Ehe, obwohl du vielleicht nicht homosexuell bist. Vielleicht findest du ja sogar gut, dass es Minderheitenschutz gibt, obwohl du keiner Minderheit angehörst. Wie kommst du also darauf, dass es nicht legitim für zwei Männer sei, sich über die Frauenquote zu unterhalten? Persönliche Betroffenheit sollte generell keine Zugangsvoraussetzung für eine Gesprächsteilnahme sein. Aber selbst wenn sie das sein sollte, es ist doch tatsächlich so, dass Männer von der Frauenquote ebenfalls betroffen sind. Die Quotierung beschränkt nämlich die Anzahl der freien Posten für Männer. Es gibt für deinen Einwand also erstmal keinen wirklich guten Grund, dass du bei den Gesprächsteilnehmern einfach das Geschlecht als Kritikpunkt nimmst, ohne inhaltlich irgendwas zu liefern oder zu kritisieren. Ist schon relativ sexistisch. Dein Statement ist schon ziemlich fragwürdig, vor allem weil du dich mit diesem Thema schon relativ lange Zeit beschäftigst und bereits 2011 einen Artikel darüber verfasst hast. Vielleicht können wir ja besser nachvollziehen, wie du zu deinen Ansichten gekommen bist, wenn wir mal einen Blick in diesen Artikel werfen und einige Aussagen genauer betrachten. Für mich die Quote. Miriam Holstein will nicht zur verlorenen Generation junger Frauen gehören, die fleißig, ehrgeizig, kurz, talentiert sind und trotzdem nicht nach oben kommen. Direkt die Überschrift lässt ahnen, wo die Reise hingeht. Anscheinend wird sich hier nicht ganz uneigennützig für die Frauenquote eingesetzt, sondern hauptsächlich deswegen, weil man sich selbst ungerecht behandelt fühlt. Ungerechtigkeit zu bekämpfen ist natürlich erstmal die beste Motivation, die es geben kann. Allerdings sollte man schon nachvollziehbar darstellen können, dass die bekämpfte Ungerechtigkeit nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich vorhanden ist. Schauen wir mal weiter. In den vergangenen Wochen hatte ich Gelegenheit, meine persönliche Top-10-Liste der absurdesten Argumente gegen eine Frauenquote aufzustellen. Das ist zur Veranschaulichung merkwürdiger Gedankengänge vielleicht legitim und ganz amüsant. Wenn man seinen eigenen Standpunkt allerdings ernsthaft überprüfen möchte, sollte man sich nicht mit den absurdesten Gegenargumenten auseinandersetzen, sondern mit den besten. Ich gehe auch nicht zum Sandkasten des örtlichen Kindergartens und fange mit den anwesenden Wonneproppen eine politische Diskussion an, durch die ich meine Ansichten bestätigt sehe, weil die Kleinen mir keine ordentlichen Gegenargumente liefern. Naja, schauen wir mal, was Miriam hier für Argumente ausgewählt hat. Auf Platz 4. Frauen wollen wegen ihrer Leistung befördert werden. Wie naiv dieses Argument in Wirklichkeit ist, wird klar, wenn man es im Umkehrschluss denkt. Denn das hieße ja, dass der geringe Anteil an weiblichen Führungskräften derzeit darauf zurückzuführen ist, dass Frauen nicht die Leistung erbringen, sonst wären sie ja jetzt schon oben. Es hieße auch, dass es im Verhältnis viel mehr talentierte Männer gibt. Ein Blick in den Arbeitsalltag reicht, um das zu widerlegen. In jedem Büro gibt es jenen Typus Frau, die gewissenhaft, bienenfleißig und kompetent ist und trotzdem keinen Zentimeter vorankommt. Für die unterschiedlichen Anzahl an Führungspositionen gibt es eine Vielzahl an Gründen, die hier von dir alle ungenannt bleiben und nichts mit Talent zu tun haben. Verschiedene Präferenzen in Studienfächern, Teilzeitarbeit, Arbeitsunterbrechung, Work-Life-Balance, Familie und so weiter. Gewissenhaft und bienenfleißig zu sein, ist auch nicht das Hauptkriterium, das in Führungspositionen gefragt ist. Und was du mit kompetent meinst, müsste man genauer beleuchten. Aus einer Studie aus dem Jahr 2015 geht hervor, dass Sozialkompetenz und die Fähigkeit zur Mitarbeitermotivation entscheidende Merkmale für gute Bosse sind. Ich würde nicht pauschal sagen, dass Frauen diese Eigenschaft nicht haben, aber sie sind auf jeden Fall relativ schwer objektiv zu bewerten. Und weil so viele individuelle und schwer zu bewertende Faktoren eine Rolle spielen, ist eine pseudo-objektive Quote eben sehr strittig. In meinem Video zu Moritz Neumeier habe ich das Ganze detailliert zusammengefasst und möchte das Thema an dieser Stelle auch nicht nochmal vollständig aufdröseln. Viele Männer, nicht alle, kommen nicht durch Fleiß und Kompetenz, sondern durch andere Faktoren in Führungspositionen. Ich nenne es die inoffizielle Buddy-Quote. Sie rücken nach oben, weil sie mit ihren Vorgesetzten Feierabendbiere trinken, in ihrer Freizeit zusammen golfen gehen oder Fußball spielen. Hashtag Belege einfügen. Ich hätte gerne eine Studie gesehen, die deine Behauptungen stützt. Ob diese Buddy-Quote nun existiert oder nicht, ist bis hierhin überhaupt nicht klar und sie existiert soweit nur in deinen Überlegungen. Wenn man eine verantwortungsvolle Aufgabe verteilt, wäre es für mich eine viel naheliegendere Methode, schon nach Fleiß und Kompetenz auszuwählen. Immerhin will man im Zweifelsfall den Erfolg des Unternehmens und damit auch des eigenen Wohlergehens sichern. Ohne das Problem von Elite-Pipelines verharmlosen zu wollen, möchte ich hier festhalten, dass es schon sehr unsachlich ist, unbelegt einfach zu behaupten, vielen Männern würden Führungspositionen hinterhergeworfen werden. Immerhin ist der erfolgsversprechendste Weg in die Chefetage ein Wirtschaftsstudium, ein möglichst guter Abschluss sowie persönlicher Einsatz und nicht Fußballfachwissen oder Trinkfestigkeit. Das bringt mich zu Argument 3 der abwegigsten Argumente. Frauen wollen gar nicht aufsteigen. Richtig ist, dass die meisten Frauen weniger konkurrenzorientiert sind als Männer. Das heißt aber nicht, dass sie weniger Ehrgeiz hätten. Studien zufolge sind Mädchen in der Schule im Schnitt etwas besser als Jungs. Sie machen auch häufiger Abitur. Warum? Weil hier eher weibliche Aufstiegsmechanismen gefragt sind. Fleiß etwa oder teamorientiertes Sozialverhalten. Für die Berufswelt gilt, viele Frauen beherrschen die männlichen Muster nicht. Du schreibst hier, dass Fleiß und teamorientiertes Sozialverhalten typisch weibliche Aufstiegsmechanismen sind, die in der Berufswelt weniger gefragt sind. What? Wie schon gesagt, ist teamorientiertes Sozialverhalten eine oft genannte Schlüsseleigenschaft für Führungspositionen. Und wenn in der Schule männliche Muster nicht funktionieren, müssen wir dann nach deiner Logik auch eine Quote für männliche Abiturienten einführen? Abitur macht man mit etwa 18 Jahren. Das Durchschnittsalter deutscher Vorstände liegt bei 54 Jahren. Ist es denn schwer vorstellbar, dass weitere Lebensentscheidungen im Erwachsenenalter eventuell mehr Einfluss auf die Karriere haben als ein guter Schulabschluss? Miri nennt in ihrem Artikel noch eine Handvoll Argumente gegen die Frauenquote, die sie mehr oder weniger gekonnt darstellt und widerlegt. Allerdings spare ich mir eine detailliertere Betrachtung an dieser Stelle. Denn es geht mir hier thematisch weniger um die Frauenquote an sich, als um einen Eindruck von Miriams Meinungsbildungsprozess. Miriams Ansichten scheinen verzerrt und in Stein gemeißelt zu sein. Der Artikel ist immerhin 6 Jahre alt und noch heute reagiert sie auf Einwände zum Thema wenig diskussionsbereit. Dabei sollte man eine Meinung, die man hat und für die man eintritt, auch nachvollziehbar darstellen können und Kritik daran nicht pauschal als ungültig erklären. In diesem Sinne, seid nicht zu festgefahren auf Standpunkte und überdenkt sie, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt offen und bleibt logisch. Wobbledy wobbledy wop, ich darf wieder ein paar neue Patrons begrüßen. Neu dazugekommen sind diesen Monat Folerix, Hank, Tobi und Pingo. Vielen Dank für eure Unterstützung und vielen Dank auch an alle anderen Patrons. Wir sehen uns im Discord oder im nächsten Livestream. Bis dann!